Achtens, glauben Sie, dass Ihre Kameraden wirklich eine gemeinsame Weltanschauung mit Ihnen teilten oder teilen? Und woran erkennen bzw. erkannten Sie das? In den von Michael Kühnen gegründeten Organisationen war das Studium seiner Schriften zwar nicht Pflicht, aber für das Korps der politischen Leiter eine Selbstverständlichkeit. Wir waren ja stolz darauf, einen Chef zu haben, der sogar Bücher geschrieben hatte. Und das politische Lexikon der Neuen Front war Standardmaterial bei Kameradschaftsabenden von Lübeck bis Freilassing. Hinzu kamen natürlich auch seine Reden, später seine Briefe aus der Haft, die einen Kernpunkt jeder Ausgabe der Neuen Front bildeten. Die Kameraden der ANSNA einigte tatsächlich eine gemeinsame Weltanschauung, deren Auslegung und Anpassung an heutige Verhältnisse, daher auch die Neukommentierung des NSDAP-Parteiprogramms durch Michael Kühnen, durch ihren Chef vorgenommen wurde. Heute ist es so, dass die in unserer Gesinnungsgemeinschaft organisierten Kameradinnen und Kameraden eine gemeinsame Weltanschauung ihr eigen nennen. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir nicht an Mitstreitern interessiert sind, die unsere grundsätzlichen Auffassungen nicht teilen. Wir scharen uns um einen Minimalkonsens, der Liebe zu Volk und Heimat zum Beispiel, also dem Kampf gegen Multikultur. Daneben gibt es die antikapitalistische Komponente und eng damit verbunden natürlich der Kampf gegen den US-amerikanischen Imperialismus. Darüber hinaus kann über alles gesprochen werden. Nachfrage. Und wie ist bzw. war es, wenn einer anfing oder anfängt, sich abweichend zu äußern oder sich abweichend zu verhalten? Was macht bzw. was hat man dann mit ihm gemacht? Das war immer schon so. Wer nicht mehr wollte oder konnte, durfte jederzeit gehen. Man erwartete natürlich von ihm, dass er nicht zum Gegner überlief, um dort auszupacken, aber verfolgt oder bedroht wurde deshalb niemand. Das mag jemanden, der die Szene nur von außen oder durch die Medienpropaganda kennt, wie eine Schutzbehauptung erscheinen oder wie eine Ausrede oder Beschönigung tatsächlicher Verhältnisse. Aber Kühn war tatsächlich der Meinung, dass es viel gefährlicher sei, jemanden gegen seinen Willen in einer Organisation zu behalten, die sich allein auf freiwillige Disziplin gründete, als ihn einfach gehen zu lassen und das Ganze nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn schlicht abzuhaken. Sicher hatte er damit recht. Und heute liegt mir ja schon fast die sarkastische Antwort, die haben wir alle erschossen, auf den Lippen. Da ich aber mit einem solchen Satz nicht zitiert werden möchte, weil er meinen grundsätzlichen Auffassungen widerspricht und bestenfalls für die Freunde des schwarzen Humors noch akzeptabel wäre, weise ich wahrheitsgemäß darauf hin, dass man in freiwilliger Disziplin mit uns zusammenarbeitet und wer das nicht mehr möchte, aus welchen Gründen auch immer, der kann gehen. Wir werden ihn weder zurückhalten noch ihm eine Träne nachweinen.